Hallo und herzlich willkommen zum 10. Audiokommentar des Conan-Casts. Heute schauen wir gemeinsam mit euch den 22. Detektiv-Conan-Film Zero, der Vollstrecker. Mit dabei beim heutigen Audiokommentar ist neben mir auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und Olli. Hallo Olli. Schönen guten Tag zusammen. Bevor wir mit dem eigentlichen Audiokommentar starten, gibt es wie immer noch ein paar kurze Erklärungen und Hinweise. Für alle, die es nicht wissen, was ein Audiokommentar ist und wie er funktioniert. Ich werde im Anschluss an die Erläuterung einen Countdown herunterzählen und sobald dieser bei Start ist, könnt ihr euren Conan-Film Nummer 22 bei euch zu Hause starten. Dabei kommentieren wir dann zeitgleich und passen natürlich zu eurem Bild alle Szenen, Details, Handlungsverläufe und so weiter des Filmes. Und damit es keine Verzögerung gibt zwischen unserem Audiokommentar-Ton und eurem Bild, ist es ganz wichtig, dass ihr gleichzeitig mit uns auf Start drückt. Und müsst ihr keine Sorgen haben, also wenn das nicht gleich beim ersten Mal klappt, ist das auch überhaupt nicht schlimm. Dann könnt ihr den Audiokommentar natürlich einfach nochmal zurückspulen zum Countdown und natürlich entsprechend den Film neu starten. Wichtig ist, ihr solltet den Film schon mindestens einmal gesehen haben. Ansonsten ist es schwer, dem Handlungsverlauf des Filmes auf der einen Seite und irgendwie den Kommentaren von uns auf der anderen Seite dem gleichzeitig zu folgen. Also solltet den Film, wie gesagt, mindestens einmal gesehen haben. Zur Version. Der Audiokommentar wird passend zur Blu-ray-Version bzw. der Anime-on-Demand-Version in der dort höchsten Auflösung von 1080p+ ist das aufgenommen. Dadurch, dass die DVD-Version eine andere Framerate hat, hat sie auch eine kürzere Laufzeit. Das heißt, dort wird der Ton unseres Kommentars bei der DVD-Version im Laufe des Films nicht mehr ganz exakt passen. Zum optimalen Audiokommentarerlebnis empfehlen wir daher das Abspielen der Blu-ray oder der Anime-on-Demand-Version zum Audiokommentar und explizit nicht die DVD-Version. Wir schauen den Film selbstverständlich in der deutschen Synchronisation. Und das bringt mich ja abschließend zu meinen Fragen an meine Mitkommentatoren. Ich habe den Film schon zweimal gesehen, einmal auf Japanisch und einmal im Kino auf Deutsch bei den Kasei Anime Nights. Und ich wollte euch fragen, wie oft ihr den Film schon gesehen habt und natürlich in welcher Sprachfassung. Ich habe das genauso wie du gemacht quasi. Ich habe den Film bereits einmal auf Japanisch gesehen und dann ebenfalls bei den Kasei Anime Nights im Kino und auf Deutsch habe ich ihn jetzt aber seit der Anime on Demand bzw. Heimkino-Veröffentlichung habe ich ihn noch nicht gesehen bisher. Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich habe den Film das erste Mal auch auf Japanisch gesehen, sogar in Japan. Das war für mich ein ganz besonderes Highlight, weil das der erste Kinofilm war, den ich live in Japan gesehen habe. Und dann nochmal im Kino hier, als er in Deutschland dann rauskam auf Deutsch. Also insgesamt zweimal. Das muss ja ziemlich tough gewesen sein, weil ich erinnere mich daran, dass selbst viele japanische jüngere Zuschauer gesagt haben, das Japanisch in dem Film war sehr schwer. War dann wahrscheinlich nicht das optimalste Kinoerlebnis. Ja, nö, das halt nicht, aber so gut ist mein Japanisch auch noch nicht, dass ich da einen kompletten Kinohandlungsstrang verfolgen konnte, aber allein das Erlebnis, einen Conan-Kinofilm in Japan zu sehen, da ist dann die Verständlichkeit eher mal nach hinten gestellt, weil es ist einfach nur ein ganz anderes Erlebnis, wenn man in Japan ins Kino geht und wenn man hier ins Kino geht. Also war auch sehr schön, dass dann alles so thematisch gehalten war und selbst das Kinomenü mit Popcorn und Cola oder andere Getränke war halt im Conan-Design gehalten und das ganze Kino war geschmückt mit Postern und alles, also kein Vergleich zu den deutschen Kinos hier. Ja, es ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis und das, was Lasse eben schon angedeutet hat mit der Sprache, warum das nochmal schwierig wird, das werden wir dann auch nochmal sehen. Wir werden dann natürlich an die entsprechenden Stellen des Films das nochmal ein bisschen näher darauf eingehen. Und das war es soweit eigentlich auch zu den Erläuterungen und Hinweisen jetzt vor dem Audiokommentar. Und jetzt beginnt gleich der Countdown zum Kommentar. Ihr könnt jetzt nochmal kurz den Kommentar auf Pause drücken, wenn ihr jetzt noch nicht die Blu-ray irgendwie eingelegt habt und ins Menü gegangen seid oder wenn ihr noch nicht bei Anime On Demand eingeloggt seid. Das könnt ihr jetzt nochmal kurz machen und dann starten wir den Film. Nochmal wichtig, der Countdown wird jetzt von 10 auf 1 runtergezählt und nach 1 kommt Start und auf Start drückt ihr daheim zu Hause Play. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start! Und das ist. Ist es ein Satellit? Sind es viele Lichteffekte? Es blinkt, piept, ist eine Bombe. Ah, nur eine Drohne. Die Kamera finde ich cool. So ein Agassar. Ich finde es auch gut, dass die Drohne 10.000 Kilometer hoch, nein, 10 Kilometer hoch fliegen kann. Auch sehr gut. Ja, die Japaner legen öfter mal in ihren zahlreichen Buchten künstliche Inseln an, tatsächlich. Wenn ich mich recht entsinne, der in Osaka, der Flughafen Kansai International ist auch komplett auf einer künstlichen Insel gebaut. Und auch die vergrößerte Start- und Landebahn des Flughafens Tokio Haneda wurde auch künstlich auf dem Meer gebaut. Also, falls ihr euch denkt, ist das wirklich so machbar? Ja, die Japaner legen öfter mal künstliche Inseln an. Eine Monoschiene. Die Monorailbahn, ja. Eine Einschienenbahn, würde man in Deutschland sagen. Wenn man mit der Monoschiene vom Hauptbahnhof Tokio zum Flughafen Haneda fährt in 10 Minuten, dann ist man schon beim Gipfel. Cool, so ein Dorf quasi in einem Gebäude drin. Ja, auch mit Wasser und so, richtig cool. Da ist die erste Bombe. Wird das die letzte sein? Falls ihr unseren Audiokommentar zu Film 21 gehört habt, haben wir daher schon angemerkt, wie sehr sie in den neueren Filmen mit diesem Vorspann spielen, beziehungsweise die visuellen Elemente an das Thema des Films anzupassen. Und da wir in diesem Film sehr viel mit Internet und Städten zu tun haben, die natürlich sehr viel eine sehr digitale Computeroptik und im Hintergrund dieses grün-schwarze Raster, ein Stadtplan, vermutlich von Tokio. Ja, gefällt mir ganz gut, weil man sieht so Plantinen und Nullen und Einsen, also auch ein bisschen Abwechslung. Und natürlich, das ist, hatten wir auch schon im Audiokommentar zu 21 gesagt, mit diesen Manga-Szenen, die da immer noch eingeblendet werden. Das sieht immer ziemlich cool aus, wie ich finde. Ja, und hier hören wir schon einen der Kritikpunkte, die man am öftesten gehört hat von der Synchronisation nach Film 22 im Kino, dass die Betonung, wie auch schon in Staffel 5, teilweise etwas komisch wirkt, denn Tomo Amuro klingt einfach komisch. Es wurde ja mal gesagt, wir wollen näher an die japanische Aussprache, aber Japanisch ist sehr flach. Und wenn man sich die japanische Synchro anhört, kann man ja bei den Filmen tatsächlich machen, dann hört man auch, wie Minami Takayama sehr flach Amurotoru sagt. Und da ist nichts mit Amuro tatsächlich. Ja. Und es wird nicht der letzte Name in diesem Film sein, wo man sich manchmal denkt, wie wurde das gerade betont? Aber dazu kommen wir noch. Ja, kam mir beim ersten Hören auch so ein bisschen merkwürdig vor, dass man so auf das O ganz hinten geht, so. Aber gut. Ja, ist ja bei Charakteren, die vorkommen, die schon anders ausgesprochen wurden in den bisherigen alten Staffeln und erst in den neuen Staffeln anders ausgesprochen wurden und diese Aussprache wurde ja übernommen, aber das werden wir sicherlich noch mal bei dem einen oder anderen Charakter dann gleich sehen. Das Gipfeltreffen stattfinden sollte. Ja, diese Pause, ne? Ist halt manchmal, weil sie die Synchro und die Wörter an die japanischen anpassen und da sind natürlich die Pausen anders. Das ist immer das Schwierige beim Vertonen von der deutschen Synchro bei der japanischen dann, weil sie natürlich ganz anders sprechen. Was interessant ist, Haibara weiß ja noch immer nicht, dass Toru Amuro ein Agent der Sicherheitspolizei ist. Denn sie wurde von Conn zwar darüber aufgeklärt, beziehungsweise hat es am eigenen Leibe mitbekommen teilweise, dass Amuro Toru Bourbon ist, aber dass er in Wirklichkeit ein Doppelagent ist, der für die japanische Polizei arbeitet, wurde ihr bisher von Conn noch nicht mitgeteilt. Das heißt, ihre intensive Reaktion hier mag man so als Sorge sehen, dass da ein Bekannter von ihnen in der Explosion war, aber für sie müsste er eigentlich auch immer noch ein schwarzer Organisationsagent sein. Ja. Yuhei Kuroda erhält hier seinen ersten Filmauftritt. Der Gipfel wurde verlegt. Komisches Getuschel, als ob das nicht offensichtlich wäre. Mein Name ist Kasami. Kasami Kibu. Naja. Auf der anderen Seite des Tisches, also wir sehen ja hier am linken Tisch Megure und Kuroda, und auf der anderen Seite sehen wir Odagiri, den wir zum ersten Mal in Film 4 kennengelernt haben, der hier auch wieder zumindest rumsitzen darf. Was? Ist Kogoro Mori jetzt der Täter? Ja, endlich. Wenn man gleich darauf achtet, wenn Kasami aufsteht, sieht man in seiner rechten Hand das rote Handy von Conan, was er ihm gerade geklaut hat. Es wird ja erst später offensichtlich, beziehungsweise wird ja schon stark darauf hingewiesen, wenn Conan das Handy gleich wiederfindet, dass damit irgendwas passiert ist, aber da hatten wir auch einen kleinen Moment, den man hätte verpassen können, wenn man nicht genau aufpasst, wird es hier schon angedeutet, was passiert. Haben sie schon so ein Hightech-Gadget und dann beschweren sie sich noch. Jetzt geht's los. Das muss lustig im Synchronstudio gewesen sein. Vor allem Ayumis, wie sie das gerade durchgeht, auch im Deutschen. Da kriegt man auch mal einen gratis Japanischkurs vermittelt. Interessant auch, wie sich diese ganze Szenerie gerade entwickelt hat, dass Takagi und Conan so zusammensitzen und sich unterhalten. Eine sehr schöne Szene, auch von der ganzen mit der Abendsonne so. Gespräch, Takagi so in der Sonne, Conan ein bisschen im Schatten. Nett gemacht. Kogoro als alter Polizeibeamter weiß natürlich, dass er sich ruhig und besonnen verhalten muss. Natürlich. Macht's aber nicht. Auch interessant, warum auch immer Sonoko hier zu Shinichi gut doch sagt. Denn immerhin kennen sie sich ja im Kindergarten. Eigentlich nennt sie ihn beim Vornamen. Nun ja. Also beziehungsweise sie sagt noch Shinichi-kun, aber... Das ist schon deutlich mehr als einfach nur Kudo. was Amuro wohl beschützen möchte. Diesmal ist Amuro vielleicht der Feind, sagte Conan, nachdem Amuro bisher in fast jedem übergreifenden Fall der Haupthandlung bisher ein Feind war. Ah, okay, aber also ich sehe schon, was Conan meint. Diesmal ist er in seiner Funktion als Polizist ein Feind. Aber dein Argument ist nicht ganz weit weg hergeholt, sondern, ja. Wie wir natürlich auch schon jetzt in der letzten Szene gehört haben und hier jetzt auch wieder, wird Amuro immer noch von Konrad Bösherz gesprochen. Auch vor allem bekannt natürlich im Deutschen als Stimme von Yugi Muto. Oder in Magic Kaito der ersten Serie als Saguro Hakuba. Und auch in diesem Film finde ich, dass seine sehr jungenhafte Stimme nicht auf den 29-jährigen Amuro passt. Ja, wurde sehr viel kritisiert, der Sprecher, muss man schon sagen. Ist tatsächlich, ja, sehr jung. Ja, also ich meine, Konrad Bösherz als Sprecher an sich, natürlich über jeden Zweifel erhaben zumeist. Also, ich habe ihn als Yugi auch geliebt, ne? Aber es ist hier weniger die Synchronleistung als allgemein die Besetzung, das Casting. Ja, da muss man schon differenzieren. Ja. Nicht korrupt, aber. Ne? Ja. Ein harter Vorwurf. Ja. Man muss aber auch sagen, dieser Film wirft insgesamt kein gutes Licht auf die öffentliche Sicherheitspolizei Japans. Und ein bisschen vorzugreifen, tatsächlich haben sich ja auch, ich glaube, Aoyama oder der Drehbuchautor, ich glaube beide, hinterher geäußert, dass die ursprüngliche Version des Films, also das erste Skript, noch deutlich düsterer war tatsächlich und am Ende auch sehr moralisch in der Grauzone geendet hat, während der fertige Film ein bisschen positiver endet. Aber angeblich war die ursprüngliche Version mit ihren moralischen Grautönen zu trostlos und bitter. Und dass das für kein gutes Kinoerlebnis gesorgt hätte, war die Aussage. Aber ich finde auch in der Form, wie es jetzt dargestellt wird, mit seiner negativen Darstellung dieser Polizei, finde ich das trotzdem immer noch, trotz des positiveren Endes, nicht sonderlich hoffnungsvoll. Auch wenn natürlich am Ende Amuro in komplett guter Absicht gehandelt hat. Ja, vor allem bemerkenswert, dass da wieder mal so Filmkritik oder dass diese Kritik an diesem öffentlichen Sicherheitsbüro aufgenommen wird und hier in dem Film verarbeitet wird, ist auch schon mutig, muss man sagen. Wo dann auch noch dazu kommt, die Kritik am japanischen Justizsystem mit dem üblichen: Die Staatsanwaltschaft hat eine Siegesquote von 99%, was ja auch zum Beispiel, wenn man zum Beispiel die Ace Attorney-Spiele kennt, die sind ja komplett entstanden als Parodie auf das komische japanische Justizsystem und es gibt sehr viele. Also die öffentliche Sicherheitspolizei wird nicht so oft kritisiert, aber wenn man sich Spiele, Manga und Anime anguckt, wird dieses mit der Staatsanwaltschaft 99%, was hier in dem Film auch eine Rolle spielt, das wird auch schon öfter mal tatsächlich kritisiert, aber scheinbar ändert sich daran nichts. Zumindest nicht in den letzten 20 Jahren. Kisaki komplett in Kleinbuchstaben. Eternia and Lore nur in Großbuchstaben. Am Revers hat man eben auch die Anwaltsabzeichen gesehen, das symbolisiert, dass man zugelassener Rechtsanwalt ist. Es sind über 90%, ja. Tatsächlich mit diesem Abzeichen, ich habe gerade nochmal geguckt, welche Blume es ist. Ist eine Sonnenblume nachempfunden wohl, das Anwaltsabzeichen. Und tatsächlich ist dies so ein bisschen vergoldet, das Abzeichen. Aber mit der Zeit bleicht das Gold ab und wird so ein bisschen, also wird mit dem Metall, was es eigentlich ist, wird so ein bisschen eher grau, silbrig, glänzend. Ja. Und angeblich erkennt man wohl Anwälte daran, die gestandene Anwälte sind, dass ihr Abzeichen schon so langsam silbrig wird, weil sie schon so lange dabei sind, dass irgendwelche jüngeren Anwälte, wo man damit angefangen haben, absichtlich die so ein bisschen abzureiben, damit es so aussieht, als wären sie schon länger im Beruf, als sie es sind. Aber hier sieht man, dass Eris und Kyokos Abzeichen natürlich tadellos perfektes Gold. Und noch ein Fun Fact, man muss das auch wieder an die Rechtsanwaltskammer zurückgeben, wenn man sich in Rente begibt oder seine Zulassung als Rechtsanwalt verliert, weil das ist nicht Eigentum von einem selbst, sondern es wird dann, wie gesagt, wieder zurückgegeben. Das gehört der Rechtsanwaltskammer. Deswegen sollte man das auch nicht verlieren. Was man hier auch bei Kusakabe, dem Staatsanwalt, gesehen hat, falls man Ace Attorney auch wieder rumgespielt hat, er hatte den Anstecker der Staatsanwaltschaft am Revers, mit dem auch einer Blume nachempfunden, mit einer, also einer roten Kugel in der Mitte. Ja, mit Nasu ist natürlich die NASA gemeint. Echt? Hier hat man das natürlich entsprechend abgewandelt. Es wird noch den ein oder anderen das ein oder andere geben, wo man sich real existierende Dinge einfach ein bisschen umbenannt hat. Später werden wir es auch noch sehen, aber ich habe das tatsächlich, weil Leute es immer wieder fragen, es auch mir aus dem Film sogar mal rausgecaptured, denn NASU steht für National Aeronautics and Zone Space Utility. Der Anstecker der Staatsanwalt symbolisiert eine brennende Sonne, die über den Winterfrost scheint, um die Stärke des Justizsystems zu symbolisieren. Aha. Und hier merkt man schon, es tauchen viele Sachen auf: Bezirksstaatsanwaltschaft, Oberstaatsanwaltschaft, diese ganze Rechtsanwaltstour mit öffentlicher Sicherheit und Polizeibüro. Das ist für aus deutscher Sicht natürlich ein bisschen vielleicht komisch, das eine oder andere, oder die Begrifflichkeit unklar, aber das ist auch in Japan so. Und das meinte Lasse wahrscheinlich auch vorher, dass da viel Vokabular benutzt wird, was natürlich gerade Kindern sehr schwer fällt, das irgendwie zu verstehen und nachzuvollziehen. Ich fand jetzt eigentlich nicht, dass was sie gesagt hat, sonderlich darauf hindeutet, dass sie sich das wünscht. Ja, es schien mehr nach einer normalen Erläuterung tatsächlich. Ja, oder eher fast traurig so. Ja. Ja, ist leider so, aber kann man nichts machen. Sieht sehr cool aus, die Szene mit dem Lichteffekt. Ich meine, wie viele unzählige Glassplitter muss es da geben? Es müssten eigentlich viel mehr Fotos sein. Naja. Tatsächlich gab es später, nach diesem Film in dem Spin-off Zero's T-Zeit, ein Kapitel, wo, was sich hinterher als Traum herausgestellt hat, das ganze Kapitel war nur ein Traum, aber in diesem Kapitel kamen sich Azusa und Amuro auch näher und da gab es tatsächlich von Amuro-Fans einen Shitstorm, die nicht wollten, dass er mit Azusa zusammenkommt, da, wo auch hinterher irgendwie Aoyama und auch der Mangaka selber, Arai, sich auf verschiedene Weise äußern mussten. Nee, es war wirklich nur ein Traum. Also, die sind jetzt nicht fest zusammen oder so. Also, was Azusa hier sagt, tatsächlich ist es später auch in der Realität mal wahr geworden. Quasi eine eigene Zukunftsvorhersage im Film. Sehr krass, ja. Das finde ich auch sehr merkwürdig, dass Eri, also ich meine, Frau Tachibana ist nur mal kurz aufs Klo gegangen. Ne? Eigentlich. Hat sie ja gesagt, ich muss mal kurz aufs Klo. Warum ruft Eri das schon an? Ja. Das ist mir bisher gar nicht, noch, gar nicht so aufgefallen. Ja. Natürlich eine Anspielung auf das real existierende Tor, die Onion Router. Den auch zum Beispiel ich habe, benutze auch manchmal Tor. Das ist ein sehr nützliches Tool. Wobei ich Das allerdings sagen stimmt. muss, das kommt hier in dem Film ja auch öfter vor, dieses ganze Konzept mit The Internet of Things, also dass man zum Beispiel auch die Gasventile da per Internet regulieren kann. Find das alles komisch und keine gute Idee. Also diese ständige Vernetzung, dass alles per Internet kontrolliert werden kann, finde ich sehr problematisch. Ja, also ich muss sagen, das ist so ein bisschen natürlich noch Zukunftsmusik, auch für Japan, auch wenn die da technisch weiter sind. Aber ich meine, das findet bei uns auch statt. Bei uns kommt jetzt auch der digitale Stromzähler in Deutschland, ne? Und ich würde mal sagen, so in 5 Jahren, na, vielleicht auch 10 Jahre, dann ist das alles so, ist das wahrscheinlich schon alles so vernetzt, wie wir es hier sehen. Ja. Man kann ja jetzt teilweise, glaube ich, auch schon irgendwie von zu Hause aus die Kaffeemaschine per Smartphone bedienen oder die Waschmaschine oder so, dass das fertig ist, sobald man zu Hause ist. Ja, tatsächlich. Oder auch zum Beispiel, dass dein Kühlschrank dir auf dein Smartphone eine Nachricht schickt, wenn er zu leer ist. Du musst mal einkaufen gehen. Ich finde das einfach alles viel zu anfällig. Ich meine, wir sehen ja jetzt schon die Probleme irgendwie. Wir wollen ja in Deutschland auch die digitale Gesundheitsakte irgendwie, wo zum Beispiel der Chaos Computer Club sagt, das ist super angreifbar, da kann jeder mit halbwegs Verstand kann er die Patientendaten zugreifen, weil das alles so anfällig und ungeschützt ist. Und das ist halt dieses ganze Smart Home und alles per Internet. Also, das ist alles so anfällig. Ich finde das alles unvernünftig und dieser Film ist ganz sicher auch kein Argument dafür. Nee, das würde ich auch so sehen. Also, als ich den Film dann das erste Mal zu Ende gesehen habe, also wie gesagt, ich habe ihn ja in Japan gesehen, habe ich nicht viel von verstanden, aber das, was man schon gesehen hat, war schon so, wow, ja, wenn das alles so geht, also bin ich persönlich auch kein Freund von, dass man alles zu Hause mit dem Smartphone bedienen kann. Es fällt ihm früh ein, dass er das nicht besser einem Kind erzählen sollte. Er vorher noch gesagt hat, das Kind, dass es Detektiv ist. Jetzt sieht man das schon so ein bisschen, diese ganze Vernetztheit. Na gut, dass es direkt Feuer fängt, also da wüsste ich jetzt nicht, wie man das programmiert. Ich bin sehr irritiert, weil teilweise diese Überspannungseffekte, das ist so ein generischer Soundeffekt, der auch ab und zu mal in Videospielen vorkommt, wenn irgendwas Elektrisches ist. Und deswegen habe ich die ganze Zeit irgendwelche anderen Bilder im Kopf, wenn dieser Soundeffekt kommt. Wo das herrscht natürlich auch ebenfalls ganz. Panik. Ich Überall glaube, ist wir hatten Panik. dieselbe Szene gerade, ne? Ja. Also. Die Delivery von der Line fand ich schon im Kino sehr lustig und sehr gelungen von Tobias Müller. Fand ich gut. Obwohl eher zu 99% nicht für ihren Vater. Das Goro. Ja, den haben wir vorhin auch schon mal gesehen. Vor allen Dingen ist das Display gerissen, also was wollte sie da jetzt gerade reparieren? Oh nein, nicht die Unterstützer schon. Ah. Dieses Wort werden wir noch ein paar Mal hören in diesem Film. Ich hatte auch immer so das Gefühl, dass diese Tachibana eher gegen Kogoro ist, obwohl sie ihn ja eigentlich verteidigen sollte. Also in der jetzigen Szene ist es schon deutlicher geworden, finde ich, als in der vorherigen. Ja, definitiv. Naja, also ich finde diese Schlussfolgerung jetzt auch nicht unbedingt so krass, weil wenn überall in der Stadt unkontrollierte Elektrogeräte verrückt spielen. Ich meine, hui, was kann da wohl groß dahinter stecken? Was haben diese Geräte wohl gemeinsam? Ist es der gleiche Hersteller? Ist es die gleiche Maschine? Ah, das Internet ist es ja. die beste Erklärung. Shinichi ist klug, also, ne? Mikazu Haba hat ja einen sehr interessanten Namen, bei dem man auch nicht weiß. Aber ich weiß nicht, ob es diesen Namen so oft gibt, denn er als sein Vorname Fumikazu ist tatsächlich geschrieben mit den Schriftzeichen für 123, also Nissan Ichi. Tatsächlich. Ich weiß aber nicht, ob das so üblich ist. Scheint ja nicht. Und diese Szene mit der Staatsanwältin war auch gerade unerwartet grausam mit da, dass ihr Handy so explodiert und ihre Haare Feuer fangen. Auch ein sehr unsympathischer Charakter insgesamt, diese Staatsanwältin. Wow, Conan. Sie ist ihrer Mutter gerade aus Freude um den Hals gefallen. Natürlich freut sie sich. Tolle Frage. Ein bisschen unnötig, die Frage, ja. Ich finde es auch interessant, dass Shiratori hier der Verbindungsmann zwischen Polizei und Eri und so ist, weil ja eigentlich das normalerweise der Job von eher Takagi oder auch Sato wäre, die ja mit am meisten mit Kuguro und Conan und Konsorten sympathisieren. Und Shiratori ist ja eigentlich eher immer so einer, der so ein bisschen mehr Distanz wahrt, aber scheinbar nicht in diesem Fall. Ja, vielleicht wurde es als Richter abgelehnt, weil du hier so rumschreist, zum Beispiel. Muss aber auch dazu sagen, das war schon ziemlich dumm gerade von ihm. Ja, das war wirklich unnötig. Bei so einer Versammlung in der Öffentlichkeit und dann so eine Szene machen. Ja, ungünstig. Sehr viele Szenen, die mit der Abendsonne spielen. Takagi unter der Brücke, oder beziehungsweise auch mit der aufgehenden und untergehenden Sonne. Amuro in der Telefonzelle, da ging die Sonne auf. Jetzt geht die Sonne schon wieder unter. Haben keine Minute Ruhe, aber er steht da seelenruhig im Büro. Eine sehr coole Szene. Sehr visuell ansprechend. Na, schön auch nochmal nachvollziehbar gemacht, all diese ganzen Punkte, die wichtig sind. Tatsächlich, der Regisseur stand ja auch am Anfang gesehen, wer der Regisseur ist, nämlich Yuzuru Tachikawa, der sich davor, kurz vor Film 22, einen Namen gemacht hat mit der ersten Staffel des Mob Psycho Anime, Mob Psycho 100, der ja auch sehr visuell besonders war. Und sonderlich viel Stil konnte man in diesem Film bisher nicht von ihm erkennen. Allgemein ist ja ein sehr normaler Conan-Film, aber gerade so Sequenzen wie da konnte er vielleicht so ein kleines bisschen seinen Stil einfließen lassen. Agasa hat sich mein Telefon angesehen. Eigentlich sagt Conan doch normalerweise nur der Professor. Ja, aber das gab jetzt eben auch schon mal, wo dann nur gesagt wurde, Mori würde jetzt dies und das. Man würde auch eher sagen, Herr Mori oder so. Aber, ja. Ja. Kommt das auch zu einer tollen Szene. Ja. Diese vielen fliegenden Autos. Naja. Wo kommen die alle her? Im Stadtverkehr ein bisschen unwahrscheinlich bei den Geschwindigkeiten, dass die Autos durch die Luft fliegen. Das war schon ziemlich dumm. Aber es kommt ja leider noch dümmer. Das war die zweite große Kritik, die man im Film gehört hat. Der Film war eigentlich gut, aber gegen Ende kommen unnötig Actionsequenzen rein. Und die war jetzt noch so okay, ein kleines bisschen. Ist ja jetzt auch schon wieder vorbei, aber der Film hat ja noch ein bisschen Laufzeit. Ich find's auch so merkwürdig, dass er sagt, ja, fahr weiter, anstatt dass er ihn mitnimmt in seinem Auto. Ja, du hast ja gesehen, das Skateboard war schneller als das Auto, als er losgefahren ist. Aber Amuro hat ja nun mal einen sehr sportlichen Wagen, der hat schon einiges drauf. Ja, ist auch nicht kaputt gegangen, als er gegen das Auto geflogen ist. Also ein bisschen vorne am Kotflügel. Fun Fact, Gosho Aoyama besitzt ebenfalls ein Mazda RX-7. Seine ist allerdings schwarz. Wenn ich mich richtig entsinne, bei der Release-Party oder irgendwie bei der Film-Erfolgsparty in Japan hatten sie tatsächlich in der Festsaal auch so ein richtig lebensgroßen, richtiges RX-7-Modell in Weiß da, was Amuro fährt. Im Saal, wo sehr viele der Synchronsprecher, die da auf der Party waren, irgendwie mitposiert haben und das über ihre Social-Media-Kanäle gepostet haben. Takagi? Ein Kilometer ist aber ein bisschen groß, ist ein bisschen sehr knapp kalkuliert, oder? Ich meine, Durchmesser von 4 Meter aus dem Weltraum in dieser Geschwindigkeit auf die Erde knallt. Also, ich glaube, das macht ein bisschen... Zumal auch die Berechnung, ja, also wie genau ist das? Also kann man da wirklich so sicher sein, ja, dass es genau dieses Gebäude trifft, ja? Ja, das ist auch typisch japanisch, dieser Krisensitzungsraum mit den Ministern. Ja, und was sie gerade erwähnt hat, das ist eben im Bezirk Chiyoda in Tokio, beziehungsweise genauer gesagt Kasumigaseki, ist so quasi das Gehirn der japanischen Hauptstadt. Da ist fast alles. Da ist ja auch der Kaiserpalast in der Nähe. Und wie er gerade gesagt hat, sehr viele Ministerien. Und ich glaube, das Parlament ist ja auch in der Nähe. Das ist quasi so behördlich gesehen das Zentrum Japans. Dieses mit dem Todgeglaubten zum Leben erwecken klang im Japanischen bestimmt besser. beziehungsweise cooler. Ei heiberer Doppelpunkt Anführungsstrich unten, überlassen wir das den Kindern. Zitat Ende. Ja, ein sehr typisches Eiheberer-Zitat. Ha. Das verstehe ich auch irgendwie nicht. Also ich check schon, dass sie irgendwie das Polizeihauptquartier evakuieren müssen. Aber Sonoko Ran und so, die können doch einfach nach Hause fahren. Also ich meine, ist ja nicht klar, wie weit Baker von Chiyoda da irgendwie entfernt ist. Aber ich meine, muss man wirklich jeden aus dieser 1-Kilometer-Zone an denselben Ort evakuieren? Können die nicht einfach, wenn sie nicht da wohnen, nach Hause? Und vor allen Dingen in einen Turm. Also wenn sie damit rechnen, dass irgendwas einschlägt, dann würde ich die Leute doch nicht in den Turm stecken. Ja, der auf dieser Insel auch steht, ne? Ich meine, das gibt ja auch irgendwie eine Eruption oder so in der Erde. Ich weiß ja nicht. Erdbeben sicher hin oder her, aber... Also ich meine, die werden ja wohl nicht den ganzen Großraum Tokio mit seinen 30 Millionen Einwohnern irgendwie evakuieren. Sondern nur da irgendwie im Zentrum. Ah, naja. Man muss irgendwie die Leute alle an einen Ort bringen, die wichtigen Leute. Eigentlich müsste Kusakabe doch vielleicht jetzt mal sagen, wer seid ihr eigentlich? Ich kenne euch gar nicht. Da wusste aber jetzt auch ganz genau, auf welcher Seite er suchen muss. In Japan, wo nie Müll rumliegt, ist natürlich genau da eine Dose Kaffee. Naja gut, vielleicht während der Evakuierung vergessen worden. Sehr nobel. Sollte niemand zu Tode kommen, aber dann haben sie auch noch die Autos in die Luft gejagt da mit dem IoT-Anschlag. Ah. Ein paar wenige Opfer, du hast gerade eben gesagt. Und wenn dann auch noch Tokio zerstört wird durch den Einschlag. Er hat ja nicht mal irgendwie hier gesagt, das Regierungsviertel oder so. Er hat ja von ganz Tokio gesprochen gerade. Also, Ja. von wegen, es sollten keine Zivilisten zu Schaden kommen. Also, Die PIN des Smartphones damals wieder. das erklärt auch die komischen Kanji-Zusammensetzungen von dem Namen Fumikazu. Gutes altes Goro Awase. Die guten alten Unterstützer. Enger als zwischen Blutsverwandten. Ich weiß ja nicht, ob der Verfassungsschutzmitarbeiter in Deutschland das auch über seinen V-Mann sagen würde. Das ist auch wieder eine tolle Szene, muss man sagen. Schön viel gespielt mit Licht und Effekten. Sehr gut seine Gefühle zum Ausdruck, wie seine Welt zusammenbricht. Auch wenn ich es in der Szene irgendwie komisch fand, dass sie von einer JVA sprach, weil eigentlich ist JVA, Justizvollzugsanstalt, ja ein sehr deutscher Begriff. Und eigentlich normalerweise kenne ich das eher, wenn übersetzt wird aus anderen Sprachen, dass dann einfach generisch Gefängnis gesagt wird und nicht speziell JVA. Nein, das konntest du absolut nicht zulassen. Ja, sie kennen sich seit 2 Jahren, aber Verhältnis ist dicker als bei Brüdern oder Blutsverwandten. Sah eben so aus, als würde Kuro dann lachen irgendwie. Oder sich freuen. Wer hätte das gedacht? Dasselbe wie sein Telefonpin. Ja. Das erinnert mich an die Szene aus Spaceballs, falls diesen Film jemand gesehen hat, wo der König von Druidia den Code für den Luftschild weitergibt. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann der Präsident von Spaceballs kommt. Also sie machen sich über den Code lustig und dann kommt der Präsident dazu. Was ist der Code? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ja ein Ding. Ich habe dieselbe Kombination an meinem Koffer. Ja. Haber 231. Ha. Ja, mach dir keine Sorgen ran. Wir werden hier gerade so massenweise evakuiert, weil ein Satellit in Tokio einschlägt. Aber mach dir mal keine Sorgen um Conan. Das kleine Kind wird schon alleine klarkommen. Ja. Auch gut, wie er so schnell aufs Dach gekommen ist. Eigentlich dürfte der Fahrstuhl nicht funktionieren. Ja, einfach sagen, Flugbahnänderung war erfolgreich, es besteht keine Gefahr mehr, Film zu Ende, Credits. Das wäre schön, weil was jetzt kommt, das wird ein bisschen, ja. Ja. Wird wieder übertrieben. Ja, es wird wieder übertrieben. Und ich meine, ich habe ja bei Film 21, habe ich ja so manche Action-Szene verteidigt, weil ich die gar nicht mal so schlimm fand. In diesem Film hingegen, ja, die Action-Szene, die jetzt kommt, ist sehr übertrieben und zudem auch noch sehr, sehr unnötig. Denn, wie gesagt, eigentlich ist im Prinzip jetzt alles aufgelöst. Ich finde auch sehr schön, dass die Kinder den Sprengstoff durch die Gegend fliegen. Also wir wissen ja nicht, dass es Sprengstoff ist, aber das, die anderen wissen es ja. Alle anderen. Ihr vier habt und werdet unser Land beschützen. Da war wieder eine Prise Nationalstolz Japan dabei. Diese ganzen Sätze, das sorgt auch immer, hat auch im Kino für viel Gelächter gesorgt. was er da wohl gerade gesagt hatte. Fans sind sich noch immer nicht sicher, ob er Zero oder Bourbon gesagt hat. Im Manga hat er ja inzwischen Amuro auch schon mal als Bourbon angesprochen, also vermutlich Bourbon. Aber auch interessant, die Bildsprache ist natürlich eindeutig. Während die Ministerkonferenz da irgendwie am Quatschen ist und sich nicht entscheiden kann, regeln das die Guten, also unsere Hauptprotagonisten, außerhalb der offiziellen Kanäle im Alleingang. Ja, das ist immer so. Also man sieht so diese Komitees in Japan sehr häufig in Filmen. Ich erinnere mich auch noch an Godzilla. An Shin Godzilla haben sie so lange diskutiert, bis der Godzilla wieder im Wasser im Meer verschwunden ist. Und ja, hier ist es ähnlich. Anstatt dass sie sich vorher einen Plan überlegt haben. Naja. Ja, stimmt. Der Shin Godzilla von 2016 wird ja, habe ich mal gelesen, in Japan gerne als Politik-Thriller bezeichnet, anstatt als Monsterfilm. Ja. Ach, wie krass. In Deutschland wäre das nicht gegangen, da hätte die Drohne nämlich auf der Höhe keinen Empfang gehabt. Und Amuro hätte auch kein Netz gehabt. Das fand ich gerade tatsächlich gar nicht so schlecht, diese Line von Haibara. Ja. Wobei dieses ganze Unterstützergehabe auch, ja, sehr befremdlich wirkt. Dieses ganze Unterstützergehabe? Ich habe mich übrigens geirrt, dieser Punkt, wo man sagen könnte, alles ist gut und der Film ist vorbei, der kommt jetzt erst noch. Das war ja noch gar nicht der Punkt. Richtig. Ja, also so viel Action war jetzt nicht mit bei, aber... Das kommt ja noch. Das war, da noch ran, ja. Kann weder ran noch Sonok oder sonst irgendwer in Gefahr geraten ist, kann man das jetzt eigentlich noch erwarten, dass noch irgendwas mit diesem Turm da passiert und was aber lieber nicht sein sollte. Dieser Turm trägt übrigens den Namen Casino Tower. Es ist also scheinbar ein Casino. Nicht, dass das in diesem Film irgendeine Relevanz hätte, aber sie haben ja dieses aufwendige Edge of Ocean künstliche Inselzeug designt für alles. Aber am Ende spielt es im Film fast keine Rolle. Es hätte auch irgendwas explodieren können am Anfang, ja. Finde ich auch eine sehr starke Szene. Ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern eben dieses, wie sie gesagt hat, scheiße, was bilden sie sich eigentlich ein? Finde ich dafür einen besseren Abschluss, als wenn sie jetzt gesagt hat, ach Fumikaze, du lebst noch, ich fahr gleich zu dir. Ja, eben nicht dieses super positive Ending. Das ist wirklich gut gelungen, ja. Ich hätte es mir tatsächlich auch ein bisschen düsterer gewünscht. Aber, also es wäre mal was anderes gewesen. Wobei hier die Richtung mir schon gut gefällt. Und jetzt überleg mal, wie lange ist es schon her, dass dieses Satellit, dass das in die Luft geflogen ist und der Fallschirm ausgelöst wurde. So, und das war jetzt gerade eben der Punkt. Das war jetzt wirklich der Punkt, wo man sagen könnte, nee, ist alles gut, Filmende. Ja. Und wenn man unbedingt noch will, dann könnte man noch dieses Amuro, was ist eigentlich das, was du mit deinem Leben beschützen musst, Szene auf dem Dach des Polizeipräsidiums stattfinden lassen. Ja. Mit Amuros Antworten. Und dann sagt er das und geht so weg. Und das ist dann die Endszene. Und die Sonne geht auf, wir haben wieder einen tollen Sonnenaufgang mit schönem Licht. Ja. Ich meine, der Film ging jetzt auch gerade so eine Stunde 35, also 95 Minuten. Es gab schon Con-Filme, die waren nur genau so lang. Also ist jetzt auch nicht irgendwie, wir müssen noch auf Länge kommen, sondern scheinbar haben sie gedacht, man braucht jetzt noch die Action. Leider. Man hat's gewollt, ja. Oh. Heute wirst du mal mein Unterstützer sein, klar? Ja, hier hat die Leine nicht so gut funktioniert wie bei Heiberer. Naja. Nee. Gefühlt diese Driftszene hätte auch aus Film 20 recycelt sein können. Was sind das eigentlich immer für japanische Autobahnen, wo man wirklich so zwischen zwei Betonwänden hin und her fährt? Ja, Schallschutz halt. Ist doch. Ich finde die immer furchtbar, wenn ich die irgendwo sehe. Sieht man ja öfter mal. Mit 180 in die Kurve, wer kennt's nicht? Auf zwei Rädern. Und da kann er ja auch mit 180 kann er auch so perfekt einfädeln da, ne? Und dann noch auf einem Zug fahren. Ja. Ja. Das ist jetzt wirklich Comedy-Charakter geworden, ja. Wie ihr gesagt habt, man hat es so gewollt. Und jetzt endlich ist dieser Satellit mit dem Fallschirm da. Der war auf 30.000 Meter und jetzt endlich ist es mal soweit, dass er einschlagen darf. Nach minutenlangem Dialog auf dem Dach. Fünf Minuten. Ohne Fallschirm fliegt das Ding auf die Erde zu jetzt. Oh Mann. Wofür diese Szene natürlich aber auch gut ist, ist, wie Gosho Aoyama ja auch in einem seiner Bandkommentare, ich glaube, an 96 war es dann, geschrieben hat, dass er bei einer 4D-Vorstellung von Film 22 war. Also es gab diese 4D-Vorstellung, gab es glaube ich auch schon für Film 20. Was so ist, dass halt, wenn im Kino was passiert ist, dann halt ein Sitz auch rüttelt und sowas. Und dass das so eingesetzt wird. Und da, diese Szene war da zum Beispiel auch wohl ziemlich heftig, meinte auch Aoyama in seinem Kommentar. Verständlich. Ja, das ist auch meine Lieblingsszene mit dem Auto im Aufzug. Gut, es ist ein Baustellenaufzug, aber wie sind Sie da reingekommen und na? Zum Jahresende habe ich mir eine 4DX-Vorstellung von Film 22 angesehen. Das ist, als würde man sich einen Film in einer Achterbahn anschauen. Die letzte Szene mit dem AX7 war wirklich ein unglaubliches Erlebnis. Man konnte sich so richtig in Con hineinversetzen, der in Toru Amos Wagen saß. Aber die Szene mit der Drohne war mir ehrlich gesagt fast zu heftig. Wie sich eine Drohne fühlt, interessiert mich nämlich nicht so sehr. Haha, schrieb Aoyama dazu in Band 96. Oh, jetzt kommt die wichtigste Line. Diese Szene hat auch für viele Lacher gesorgt im Kino tatsächlich. Ja. Und ja. Und die hat Aoyama übrigens im Vorfeld auch beworben. Also ich glaube, vor ein Jahr für den Filmstart, in jedem Interview, wo er irgendwie zum Film gefragt wurde, sagt er, es gibt eine Szene am Ende zwischen Con und Amuro, da müsst ihr ganz genau aufpassen, die ist super. Und ich glaube, er hat das nicht ironisch gemeint. Aber gut, er muss den Film bewerben. Dieses Feuer sieht furchtbar aus auf der Motorhaube. In dem White Shot. Fahren Sie diese Treppe da hoch. Geil. Aber wer hier mal wieder abliefert, ist der Komponist der Detektiv Conan-Reihe, denn wie immer und auch in diesem Film, die Filmmusik ist über jeden Zweifel erhaben. Das stimmt, auf jeden Fall. Also die ist immer wieder wirklich sehr toll und die neuen Arrangements und so, das ist wirklich sehr schön. Ja, der gute Kazuo Ono. Ich hoffe, der bleibt der Serie noch sehr lange erhalten. Ja. Die Chancen stehen ja, wenn es die Gesundheit mitmacht, relativ gut, wenn er schon so lange dabei ist. Also ich würde da nicht so entspannt aufatmen, ehrlich gesagt, weil so ein Turm, nur weil er nicht sofort zusammenbricht, heißt das nicht, dass der stabil ist. Ja, eben deshalb, also ich war in der Situation auch so, ja gut, aber jetzt aber schnell raus da, bevor das Ding umfällt, ne? Ja, also Aber die sind zumindest alle richtig voll entspannt. entspannt. Ja. Japanische Ingenieurskunst, da haben sie halt Vertrauen zu. Hier sehen wir wieder Zeichnungen von Aoyama. Keyframes gerade von Amuro und auch von Conan. Wo gehen Sie jetzt eigentlich gerade jeweils hin? Das habe ich mich auch gefragt. Wo gehen Sie jetzt hin? Es gibt wahrscheinlich zwei Treppen in diesem Gebäude. Ich hoffe es, sonst steht einer von beiden jetzt blöd da gleich. Oder einer steht da halt am Rand und guckt so in den Nachthimmel. Und dann so, ich muss warten, bis er weg ist. Ich kann mich doch jetzt nicht umdrehen. Auch ein sehr schönes Filmending, Zero. Das müssen die Mori Tower sein. Ist ja auch ein sehr bekannter Sänger, wenn ich mich nicht irre. Aber ich habe seinen Namen vergessen. Masaharu Fukuyama. Masaharu Fukuyama. Ich meine mich zu erinnern, der war ziemlich bekannt. Also das war damals ein ziemlicher Hype ausgelöst, als bekannt gegeben wurde, dass er für den Film, der das Ending macht. Gut klingen. Und es gab tatsächlich auch gut klingen tut's auf jeden Fall. Ein Shonen Sunday Cover gab's auch, wo er und Amuro zusammen die Gitarre gespielt haben, von Aoyama gezeichnet. Und Conan hat dazu gesungen. Auch ein toller Effekt hier, wie man sieht, dass da so diese, dass das Bild so zweigeteilt war. Und auch mal wieder, wie in den letzten paar Filmen üblicher, dass die Credits nicht nur für Realszenen genutzt werden, sondern auch für so kleine Epilog-Szenen ohne Dialog. War ja zuletzt auch in Film 20 so zum Beispiel. Und Eris Kochkünste leider immer noch nicht gut. Die Kochkünste. Tot. Ermordet. Das Ende des Kokoromori. Ja. In den Credits. Und er hat wieder Sandwiches. Ja, vielleicht eine kleine Bewertung. Wie fandet ihr den Film? Ich muss ja sagen, jetzt auch mal außerhalb von der... Also die Endszene, wir haben uns drüber lustig gemacht, wir haben gesagt, wie unnötig sie war, ne? Also die ist Schwachsinn. Aber auch außerhalb davon muss ich leider sagen, dass ich den Film insgesamt eher mittelmäßig fand. Er hat zwar eine sehr einzigartige Thematik und eine sehr andere Atmosphäre, aber ich finde insgesamt, wie dieser Fall so fortgeschritten ist, fand ich doch insgesamt nicht so spannend. Am Ende hat es sich auch nicht so befriedigend angefühlt, wie das alles aufgelöst wurde. Und also atmosphärisch ist das schon ziemlich gut. Und auch mit diesen etwas höheren Motiven, sagen wir mal so, mit diesem... Gerechtigkeit und die öffentliche Sicherheit und sowas. Ambitioniert auf jeden Fall, aber doch insgesamt fand ich die Handlung dann am Ende doch schwach. Ja, und vor allem auch ein bisschen undurchsichtig durch dieses ganze Kompetenzgewirr war und weiß nicht, dieses viele juristische, ich weiß nicht, das so sich so gut angeboten hat als Thema. Das ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Ja, ganz, ganz toll. Die Kinder als Zukunft Japans. Der wird einem Angst und Bange. Ja, Olli, vielleicht möchtest du noch deine Bewertung abgeben zum Film. Ja, genau. Ich habe ja noch ein bisschen abgewartet hier die Endszene, die man so am Ende noch mal sieht. Das eine oder andere sieht man ja dann noch mal. Und ja, kann mich aber, wie gesagt, im Großen und Ganzen anschließen. Also um noch mal, ja, persönlich ist der Film natürlich für mich, wie gesagt, aufgrund meiner Japan-Erfahrung was Besonderes. Ja, und so von der Story her muss ich mal sagen, ist so ein bisschen zweigeteilt. Also ich fand dieses Thema mit, dass halt die Familie Mori bzw. Kisaki etwas mehr in den Fokus gerät und dass da so ein bisschen dieses Familiendrama mit Kogoro, der irrtümlicherweise verdächtigt wird und so, das fand ich von der Story her sehr gut gelungen. Fand ich auch spannend, dem dann so zu folgen. Allerdings folgen, ja, konnte man dann so dem ganzen Ermittlungsgehabe nicht so wirklich, wie ihr schon sagt, das mit den ganzen Begrifflichkeiten und dem ganzen Juristendeutsch und dann was da, wer für wen zuständig ist und diese ganzen, ja, Hierarchien, sag ich mal. Also das fand ich schwierig nachzuvollziehen, das alles beim ersten Mal auch gleich zu verstehen und ja, das war dann nicht so besonders und ja, wie gesagt, die Action-Szene am Ende, ja, wie schon gesagt, die hätte man getrost weglassen können, als sie sich da auf dem Polizeidachpräsidium da über mit dem Hager getroffen haben, so als alles quasi schon am Ausklinken war, wo man so dachte, jo, das war's jetzt, dann kam nochmal das absolut Unnötige, so, wir müssen nochmal auf 180% hoch und ja, also das, da hatte ich dann auch beim ersten Sehen, auch in Japan schon gleich das Gefühl, okay, das wäre jetzt, hätten sie getrost weglassen können. Ja, aber ja, ansonsten fand ich den Film ja, recht gut gelungen. Wie gesagt, die Effekte zwischendurch waren auch gut eingebaut mit dem, ja, technischen Gehabe zwischendurch da. Und ja, dann auch die Botschaft, die für mich so hinter dem Film stand, so, dass eben alles mit dem Geräten vernetzt ist und dass das ja eigentlich alles nicht so ausgereift ist und wenn da die Hacker da reinkommen und das alles, ja, fand ich schon einen schönen Kritikpunkt so an sich. Vielleicht bin ich ja auch der Einzige, der das so ein bisschen kritisch sieht. Ja, ansonsten, ja, fand ich den Film, wie gesagt, gut gelungen, würde ihn mir auch gerne nochmal angucken, gerne auch mit euch, obwohl wir haben es ja jetzt gerade schon gesehen. Ja, und deswegen, ja, finde ich jetzt, ja, war ein guter Film, fügt sich gut in die Reihe ein und ja, hat mir gefallen. Ja, also ich muss sagen, dieses ganze Gehabe mit den Staatsanwaltschaften und diesem Büro für Sicherheit, das ist natürlich, spielen da zwei Aspekte eine Rolle. Einmal ist das natürlich aus deutscher Perspektive nicht vergleichbar, weil wir sowas, weil wir dieses System natürlich nicht haben, aber zum anderen denke ich mir halt auch, naja, das geht hier ja um Kriminalfälle. Was macht ja Conan eigentlich aus? Gut, in den Filmen gehört auch immer noch ein bisschen Action dazu oder so, aber dieser Fall und hier war das halt irgendwie zu sehr konzentriert auf dieses Juristische, wo ich mir dann denke, naja, das ist ja für die Vielzahl an Fans überhaupt nicht interessant. Und gerade, wenn wir uns angucken, dass die Altersgruppe vielleicht schon so auf Familien abzielt, mit Kindern und so, die halt damit wahrscheinlich auch nicht so viel anfangen können. Also ich kann verstehen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier Bourbon, aka Zero, und wir möchten dann dem sein Arbeitgeber irgendwie mit einbinden in den Film. Aber ich finde dieses ganze Kompetenzwirrwarr und so, das da als Thema zu machen, ich meine, sowas passt besser zu einer Gerichtssendung oder sowas und nicht unbedingt ja, zu Detektiv Conan als Fall. Und der Fall, der dahinter steckte, der war, wie gesagt, nicht so das große, tolle oder spannende. Deswegen, ja, ist doch ein bisschen schwierig, aber ich finde den Film insgesamt tatsächlich nicht schlecht. Also man kann ihn schon angucken und ich habe ihn jetzt das dritte Mal gesehen und ich finde, ja, es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, oh, den konnte ich mir nur einmal angucken und noch zweimal ging gar nicht. sondern ist schon, kann man auf jeden Fall schon angucken, aber der Fokus war vielleicht ein bisschen zu sehr auf diesem juristischen. Ich würde ihn auch eher so ins Mittelmaß einordnen. Ja, also wenn es von eurer Seite nichts mehr gibt, war es das mit dem heutigen Audiokommentar. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr den Audiokommentar gehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, euch hat der Film auch gefallen. Unsere Kontaktmöglichkeiten: conninwiki.org, conninforum.org, conninnews.org, twitter.com/conninnews, facebook.com/conninnews, instagram.com/conninnews. Ihr könnt diesen Podcast hören auf YouTube, youtube.com/conninnews. Wir haben iTunes, Spotify, weitere Möglichkeiten, wo ihr diesen Podcast hören könnt. Ansonsten haben wir noch einen Discord-Server, conninnews.org/discord. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch von euch, bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.